Kundgabe 4399. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.8.1948. Fülle der Gnade. Vaterliebe unwandelbar. In der Fülle der Gnade steht ihr, solange ihr mein Wort empfanget, direkt von mir. Ihr könnet diese Gnade nicht schätzen, denn ihr habt als Mensch nicht den rechten Begriff von der unendlichen Liebe, die in diesem Geschenk zum Ausdruck kommet. Und ihr würdet auch auf Erden das Maß meiner Liebe nicht ertragen können, so ihr fähig wäret, ihre Tiefe zu ermessen. Ich rede mit euch. Es vollzieht sich an euch ein Wunder, eine offensichtliche, auch den Mitmenschen erkennbare Offenbarung meiner Liebe, Allmacht und Weisheit. Ihr Menschen, die ihr von irdischer Materie umgeben seid, die ihr überhaupt nur begreifen könnt, was materiell ist, ihr könnet Zwiesprache halten mit dem größten Geist der Unendlichkeit. Ihr könnet Belehrungen entgegennehmen, die in euch haften bleiben, auch wenn ihr wieder voll und ganz in der materiellen Welt seid. Sie sind euer Eigentum geworden. Es sind geistige Schätze, die nimmer vergehen. So ihr nun mein Wort empfanget, umfasset euch die treueste Vaterliebe. Sie neigt sich euch zu. Sie schenkt sich euch und macht euch unaussprechlich reich. Denn meine Liebe zu besitzen, ist das Erstrebenswerteste für meine Geschöpfe, wenngleich sie es als Mensch nicht begreifen können. Ihr höret mich, und ich bin so nach euch gegenwärtig. Und so ich bei euch bin, könnet ihr alles von mir erreichen. Ich höre jede Bitte, jeden Ruf, und ich werde euch nichts abschlagen, weil ich euch liebe und diese Liebe euch beweise, indem ich mit euch rede, indem ich selbst im Wort bei euch bin. Wo ist ein Vater, der seine Kinder liebt und ihre Bitten nicht erfüllt? Wo ist ein Kind, das nicht glücklich ist in der Nähe des Vaters, dessen Liebe es besitzet? Die ganze Fülle der Gnade schütte ich aus über meine Kinder, so sie mich anhören und von mir Worte der Liebe empfangen wollen. Und ich weiche nicht von euch, ich bleibe in eurer Nähe, stets und ständig. Denn meine Kinder gebe ich nicht auf, sondern ich trachte nach immer innigerer Verbindung, bis sie mit mir unzertrennlich vereint sind, auf ewig. Das Glück der Liebe ist euch fremd, denn ihr könntet es auf Erden nicht ertragen. Doch eines will ich euch sagen, dass es nichts Seligeres gibt als eine erfüllte Liebe, eine Liebe, die sich schenkt, die sich nicht versagt und die nach inniger Vereinigung strebt. Diese Liebe schenke ich euch, und wenngleich ihr sie noch nicht empfindet, so besitzet ihr sie doch, so ihr mein Wort empfanget, so ihr aufmerksam lauschet, was ich durch die Stimme des Geistes zu euch spreche. Dann umfängt euch die Liebe des Vaters, und sie lässet euch nimmer, denn ihr seid aus meiner Liebe hervorgegangen. Und in Ewigkeit wird sich meine Liebe zu euch nicht verringern. Sie wird sich nicht ändern. Sie bleibt, wie sie war im Anfang, unveränderlich und gilt euch bis in alle Ewigkeit. Amen.